Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der große Schnatterer und das Urei. Die Gans hat die Welt erschaffen. Jedenfalls, wenn es nach der ägyptischen Schöpfungsmythologie geht. Demnach legte die Urgans auf einem aus dem Urwasser aufgetauchten Erdhügel das Urei. Aus ihm schlüpfte die Sonne. Die Welt begann. Später allerdings musste sich die Gans im alten Ägypten mit der Rolle als Opfertier zufrieden geben. Sie wurde gezähmt, sogar als Schoßtier gehalten und stand auf dem Speiseplan von Priestern und Königen. Was machen wir Gänse am Martinstag? Gigagack. Man führt uns aus dem Stall hinaus mit einem fetten Martinschmaus, Gigagick, und bricht uns das Genick. Gänsekantate von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Um 4 Kilo Gänse sind am besten für 4 Personen. Ich tue sie mit Äpfeln füllen, Kümmel, Salz, Pfeffer einreiben und dann 3,5 bis 4 Stunden braten. Man muss sie richtig gießen, lange an der Brust liegen lassen, dass sie weich werden. Ne? Und dann umdrehen, wenn sie so 3/4 fertig sind, dass sie Farbe kriegen und ziehen lassen und immer gescheit begießen, dass sie saftig bleiben und mehr braucht man dazu nicht machen. Gänsespezialist Erhard Spatzek. Martin ist ein frommer Mann, zündet ihm die Lichter an, dass er's droben sehen kann, der viel Gutes hat getan. Legende 1: Die Rache des heiligen Martin. Martin, Schutzheiliger der Reisenden, der Bettler und der Armen, sollte im Jahr 371 in der Stadt Tours zum Bischof ernannt werden. Er fühlte sich aber dieses Amtes nicht würdig und versteckte sich in einem Gänsestall. Das versetzte die Gänse allerdings in höchste Aufregung. Sie schnatterten lauter und lauter und so verrieten sie ihn. Martin musste das Bischofsamt annehmen. Zur Amtseinführung soll es Gänsebraten gegeben haben. Eine handfestere Erklärung, warum man am Martinstag Gans isst, lautet: Früher begann im November das neue Wirtschaftsjahr der Bauern. Löhne wurden gezahlt, Verträge geschlossen, Steuern abgeführt, Tribute wurden geleistet, auch in Form von Gänsen. Am Martinstag wurden sie und anderes Vieh geschlachtet. So entstand der Brauch, vor dem Fasten im Advent Gänsebraten zu essen. Die Fabel von der Gans mit den goldenen Eiern. Aesop, 600 vor Christus, vielfach nacherzählt in verschiedenen Versionen. Als Hermes einmal über alle Maßen verehrt wurde, schenkte er seinem Verehrer eine Gans, die goldene Eier legen konnte. Der aber gab sich mit dem Nutzen im Kleinen nicht zufrieden. Er nahm an, dass alles im Innern der Gans aus Gold war. Ohne zu zögern, schlachtete er sie. So kam es, dass er sich nicht nur in seinen Erwartungen getäuscht sehen musste, sondern dass er auch noch die Eier verlor. Denn alles, was er im Innern der Gans fand, war aus Fleisch. So geht es oft den Unersättlichen, die aus Gier nach mehr auch das verlieren, was sie in den Händen haben. Ganz real. Andreas König, Leiter der Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement an der TU München. Mich fasziniert auch die Anpassungsfähigkeit dieser Vögel an die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das heißt, sie kommen hier in den ländlichen oder naturnahen Bereichen bis rauf in die Arktis bestens zurecht. Aber auch hier in den Städten ist es für sie im Prinzip kein Problem. Diese enormen Flugstrecken, die diese Vögel zurücklegen können, sind immer wieder faszinierend und fast schon erschreckend, was so ein Tier leisten kann. Die kleinste Gans in Deutschland ist die Ringelgans. Mit einer Länge um 60 cm ist sie kaum größer als eine Stockente. Die größte ist die Kanadagans, die eine Länge von rund 1 Meter erreicht. Weltweit kommt die Graugans, von der unsere Hausgans abstammt, am häufigsten vor. Sie wird um die 17 Jahre alt. Am ältesten wird die Blässgans. Sie kann sogar bis zu 30 Jahre alt werden. Ist die Gans dumm? Die dumme Gans, Er ist so dumm, dass ihn die Gänse beißen. Ein Mädchen, dem die Gänse nachlaufen, bekommt keinen Mann. Sprichwörter von der dummen Gans, die sich durch die Jahrhunderte ziehen, aber einer Realitätsprüfung nicht standhalten. Der schlechte Ruf der Gans hat unter anderem mit ihrem ständigen Geschrei zu tun. Die Gans mit ihrem Geschnattere galt und gilt als geschwätzig. Dieses Attribut wurde von der Männerwelt gerne Frauen zugeschrieben. Auch Dichter waren dagegen nicht gefeit. Das Weib ist eine alberne Gans, urteilt Schiller in Kabale und Liebe. Gotthold Ephraim Lessing schildert in seiner Fabel die Gans, deren lächerliche Seite. Die Federn einer Gans beschämten den neugeborenen Schnee. Stolz auf dieses blendende Geschenk der Natur glaubte sie eher zu einem Schwane als zu dem, was sie war, geboren zu sein. Sie sonderte sich von ihresgleichen ab und schwamm einsam und majestätisch auf dem Teiche herum. Bald dehnte sie ihren Hals, dessen verräterischer Kürze sie mit aller Macht abhelfen wollte. Bald suchte sie ihm die prächtige Biegung zu geben, in welcher der Schwan das würdigste Ansehen eines Vogels des Apollo hat. Doch vergebens. Er war zu steif. Und mit aller ihrer Bemühung brachte sie es nicht weiter, als dass sie eine lächerliche Gans ward, ohne ein Schwan zu werden. Die schlaue Gans. Flugkünstler, Schreibgerät und Teamarbeiter. Die Luft pfiff und sauste ihm entgegen. Die Flügel neben ihm bewegten sich und in den Federn brauste es wie ein ganzer Sturm. 13 Gänse flogen um ihn her. Alle schlugen mit den Flügeln und schnatterten. Als der Junge hinuntersah, meinte er, unter sich ein großes Tuch ausgebreitet zu sehen. »Was ist denn das für ein gewürfeltes Tuch?« sagte der Junge vor sich hin. Die Wildgänse um ihn her riefen sogleich: »Äcker und Wiesen! Äcker und Wiesen!« Ein Klassiker der Kinderliteratur. Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Selma Lagerlöf beschreibt hier auch die hochintelligente, weise Gans in Gestalt der Flugführerin. Die Flugkunst der Gänse ist beeindruckend. Wildgänse fliegen in V-Formationen. Dadurch können sie 70% weiter fliegen, als eine einzelne Gans es vermag. Denn jeder Flügelschlag des Vorausfliegenden schafft einen Aufwind, von dem der nachfolgende Vogel profitiert. So können Gänse Distanzen von bis zu 7000 Kilometer zurücklegen. Gänse sind Teamworker. Wenn die an der Spitze fliegende Gans müde ist, wechselt sie zum Ende der Formation. Eine andere übernimmt die Führung. Die hinterdrein Fliegenden schreien, um die Anführerin anzufeuern, damit diese das Tempo hält. Und Gänse sorgen füreinander. Verletzt sich eine Gans oder wird krank, verlassen mit ihr zwei gesunde Gänse die Flugformation und folgen ihr nach unten. Sie bleiben bei ihr und beschützen sie, bis sie stirbt oder wieder gesund wird. Das hat auch den Verhaltensforscher Konrad Lorenz fasziniert, der Gänse aufgezogen und grundlegend über sie geforscht hat. Konrad Lorenz, 1973. Es gibt kaum ein Lebewesen, das im sozialen Verhalten, in persönlicher Freundschaft, in ehelicher Liebe und Treue und Untreue, in dem Verhalten zu Fremden und zu Bekannten, im Verhalten der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, so weitgehend analog dem Menschen ist, wie das bei den Gänsen der Fall ist. Außerdem kommt bei den Gänsen eine ganz besondere Eigenschaft der Forschungsabsicht entgegen. Das ist das Phänomen der sogenannten Prägung. Wenn Sie eine junge Gans in Obhut des Menschen aus dem Ei schlüpfen lassen, so dass der Mensch das erste Lebewesen ist, das ihm begegnet, dann fixiert die junge Gans in nicht mehr rückgängig zu machender Weise ihre kindliche Anhänglichkeit an den Menschen, den sie als erstes begegnet hat, und folgt ihm so getreu nach, wie sie normalerweise den Eltern nachfolgen würde. Von Literaten, die mit Gänsefüßchen protzen. Bis in die 1970er Jahre wurden in der Typografie für die Anführungszeichen spitzige Doppelklammern benutzt, die aussahen wie der Abdruck eines Gänsefußes. Manche wollten in ihnen auch Hasenöhrchen erkennen, wie die Buchdrucker im 18. Jahrhundert, oder gar ein Gänseauge, wie der Züricher Verleger Salomon Gessner. Den Begriff Gänsefuß führte schließlich der Dichter Jean-Paul ein, der über gelehrte Zeitgenossen spottete, die mit ihrem Wissen durch eine Flut von Zitaten protzten, welche, Gänsefüßchen unten, in jedem Werke nichts lieber haben und nutzen als die sogenannten Hasenöhrchen und Gänseaugen und Gänsefüße. Gänsefüßchen oben. Warum Bayern kein Gänseland ist. Andreas König, Leiter der Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement an der TU München. Bayern ist deswegen kein Gänseland, weil es für die Gänse keinen Sinn macht, nach Bayern zu gehen und nach Bayern zu kommen. Man muss sich vorstellen, die meisten Gänsearten, auch die Graugans, sind eigentlich Tiere aus der Arktis, die dann in der Arktis brüten und zum Überwintern nach Süden fliegen. Und wenn jetzt eine Gans hier mitten in Bayern sitzt, dann müsste über die Zugspitze drüber fliegen. Das macht wenig Sinn für eine Gans, ja, die eigentlich ihre Energie und ihre Reserven schonen möchte. Unsere Gänse momentan, die gehen ganz stark hier in Bayern auf die Gänse von Lorenz zurück, die er eben in seinen Versuchen verwendet hat und auch teilweise freigelassen hat. Die bleiben das ganze Jahr in Bayern und wandern eben nicht mehr. Gänsepredigt von Sören Kierkegaard, Christ und Philosoph. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut, der Hof ist sicher und ihr Leben bequem. Es war fast filmreif. Die Männer kamen am frühen Sonntagmorgen auf das Badegelände, hatten Gewehre dabei und schossen zum Entsetzen der Badegäste auf die im See schwimmenden Gänse. Ein kleines Massaker. Es war keine illegale Aktion, die Jäger hatten eine Genehmigung. Seit dem grausamen Spektakel am Starnberger See ist die Diskussion über den Sinn solcher Aktionen zur Gänsepopulation wieder entbrannt. Süddeutsche Zeitung, 18. und 19. Juni 2011. Die Arbeitsgruppe von Andreas König hat Konzepte für das Gänsemanagement in München und am Altmühlsee entwickelt. Sie werden abgeschossen, aber deswegen wird es nicht weniger Gänse. Die Gänsebestand in Bayern steigt an, obwohl Gänse erlegt werden. Das heißt, das, was genutzt wird über die Jagd mit der Flinte, ist weniger wie das, was jedes Jahr an neuen Gänsen geboren wird. Wir haben recht gute Erfolge gehabt mit Greifvögeln hier in München, die natürlich auch zu den natürlichen Feinden der Gans gehören und vor denen sie natürlich dann auch intensiv abhauen. Ja, wir konnten mit 2 Wochen Einsatz von dem Greifvogel fast ein Vierteljahr diesen Bereich nicht gänsefrei, aber einfach von der Population so drücken, dass die Tiere auch kein Problem mehr gemacht haben. Aber so eine Vergrämung hat immer nur einen eher lokalen Erfolg und kann natürlich woanders zu einem Problem führen. Warum der Mensch eine Gänsehaut bekommt. Wird dem Menschen kalt oder graust es ihm, dann bekommt er eine Gänsehaut. Als Schutzreaktion gegen Kälte richten sich winzige Härchen am ganzen Körper auf und es bilden sich Hauterhebungen. Das sieht so aus, als ob die Haut mit lauter winzigen Höckern bedeckt ist, wie bei einer gerupften Gans, bei der die Balgdrüsen ständig ein wenig höckrig sind. Gänse haben immer eine Gänsehaut. Die Gans fürchtet sich nicht mehr vor den Menschen. Die Gans breitet sich aus. Auf landwirtschaftlichen Flächen, an den Seen, wo sie zwischen den Badenden und Urlaubern auf den Liegewiesen umherwatschelt, oder auf Golfplätzen. Am Golfplatz, da gibt es einen wunderschönen Platz im Rotttal. Wir haben da Wenn jetzt in den Hochzeiten zwischen 100 und 200 Gänse auf dem Platz sitzen, die dann das kurze Gras äsen, und die Golfspieler haben ein gewisses Problem, zwischen den Gänsen durchzukommen, weil die sich kaum von den Leuten halt beeindrucken lassen und man muss richtig um die Gänse rumlaufen, was natürlich jetzt auch ein bisschen hygienische Probleme da unten vor allem hat, weil irgendwann zwangsläufig diese ganzen Golfbälle in dem konzentrierten Gänsekot auf dem Platz landen. Denn so eine Gans kotet viel, bis zu 3 Kilogramm am Tag, verteilt auf 170 Portionen. Man muss sich einfach vorstellen, dass so eine Gans deswegen so viel kotet, weil sie ein sehr schlechter, in Anführungszeichen, Futterverwerter ist. Sie kann das Gras nicht wie eine Kuh richtig gut aufbereiten, sondern das, was sie kaut und durchs Kauen mechanisch dann kaputt macht, noch ein bisschen mit dem Magen, der so einen Muskelmagen dann auch zerreibt, das kann sie verwerten und der Rest fliegt wieder raus. Man kann davon ausgehen, dass sie halt alle 5 bis 8 Minuten einmal einen Kothaufen sausen lässt. Die Gans als Nutztier. Oder warum die Gans den Menschen fürchten sollte. Die wilde Graugans wiegt 3 bis 4 Kilogramm. Die von ihr abstammende Hausgans wird bei der Züchtung auf bis zu 15 Kilogramm gemästet. Delikatesse Stopfleber. Mittels eines Schlauches oder eines Trichters werden die Gänse mehrmals am Tag mit Futter vollgestopft. Statt der üblichen 100 Gramm erreicht die Leber einer gemästeten Gans 1000 Gramm und wird zur Fettleber. In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist das Stopfen verboten. In Frankreich dagegen wurde die Stopfleber 2005 zum nationalen und gastronomischen Kulturerbe erklärt. Die Federn und Daunen der Gans schützen den Menschen vor Kälte, sorgen für Schlafkomfort. Die Federn und Daunen werden durch Rupfung gewonnen, was für die Gans zur Qual werden kann. Die Lebendrupfung wurde europaweit verboten, aber immer wieder werden Verstöße gegen das Verbot bekannt. Der Gänsekiel. Die äußersten 5 Federn eines Gänseflügels werden seit dem 4. Jahrhundert nach Christus zum Schreiben verwendet. Der Gänsekiel oder auch Gantenkiel ersetzte das Schilfrohr als Schreibgerät. Die Gans in der Medizin. Ein uraltes Heilmittel ist das Gänseschmalz. Erwärmt und auf Brust und Rücken eingerieben, soll es gegen Husten und Brustschmerzen, aber auch gegen Rheuma und Gicht helfen. Das Gänsefingerkraut. Im Volksmund auch Krampfkraut, Anserine oder Gänserich genannt, soll es entzündungshemmend und krampflösend wirken. Elfen und Pflanzengeister, erzählen alte Sagen, treffen sich bei Mondschein auf den Blättern des Gänsefingerkrauts zum Plaudern. Das Gänsefingerkraut wächst an Weg- und Wiesenrändern. Gänse lieben es als Futter und verdichten mit ihren Füßen wiederum den Boden. Die Gans als Schädling. Gänse fressen viel, weil sie schlechte Futterverwerter sind. Auf der Suche nach Futter fallen sie auch in landwirtschaftliche Kulturen ein und verursachen Fraß und andere Schäden. Andreas König. Wir machen immer so Schadenschätzungen am Altmühlsee schon seit mehreren Jahren und da haben wir nur in der Hälfte der Flächen der Gemeinden rund um den Altmühlsee schon Schäden jedes Jahr von über 30.000 Euro, was für diese kleinen strukturierten landwirtschaftlichen Betriebe natürlich ein relativ großes Problem ist. Wir haben die Schäden relativ massiv auch auf Äckern, zum Beispiel Maisäcker werden sehr stark angenommen, wo die Gänse dann zu einem Stadium draufgehen, wo die Maiskeimlinge gerade am Sprießen sind. Sie zupfen dann den gesamten Keimling raus und fressen dann unten das Maiskorn ab. Die Gans als Alarmanlage. Weil Gänse, außer sie leben heute in der Großstadt, sehr schreckhaft sind und sich das durch lautes Geschrei äußert, eignen sie sich auch als Wächter. Wir schreiben das Jahr 390 vor Christus. Gallische Krieger vernichten das römische Heer und fallen in Rom ein. Eine menschenleere Stadt, denn die Bürger sind geflüchtet. Rund 1000 römische Soldaten retten sich in das Kapitol. Die Gallier aber entdecken den geheimen Weg zum Burgberg und steigen in der Nacht den steilen Weg hinauf. Auf dem Kapitol werden zu Ehren der Göttin Juno Gänse gehalten. Diese wittern die Eindringlinge und fangen an, ängstlich zu schnattern. Sie machen dabei einen solchen Lärm, dass sie Marcus Manlius wecken. Der Feldherr eilt zur Burgmauer, gerade noch rechtzeitig, und stürzt den vordersten Gallier in die Tiefe. der reißt die Nachfolgenden mit sich. So retteten die Gänse das Kapitol, nicht aber Rom, das die Gallier plündern und teilweise abbrennen. Die Gans im Glück, la la la la la. Die Gans im Glück, es ist so wunderbar. Die Gans im Glück, ja ja ja ja ja. Bald ist Weihnachten da. Wie die Gans zur Weihnachtsgans wurde. Auch die Tradition des weihnachtlichen Gänsebratens geht auf eine Legende zurück, die uns nach England ins Jahr 1588 führt. Die englische Königin Elisabeth I. verspeist gerade eine Gans, als sie die frohe Botschaft erreicht, dass die spanische Armada vernichtend geschlagen sei. Aus Freude über diesen Sieg und als gutes Omen für die Zukunft soll sie die Gans zum Weihnachtsbraten erklärt haben. Noch heute ist die Gans der klassische Weihnachtsbraten. Koch Eberhard Spatzek empfiehlt die Innereien als Delikatesse. Die Mägen und Leber, die lege ich zur Seite extra und aus den Leber mache ich entweder Pastete, Fitopinki mit Knoblauchbrot und Pastete drauf oder Gänsefleisch. Die Mägen und Herzeln, die koche ich extra und die mache ich in Dillcreme. Die werden gekocht und in Dillcremesoße, das ist eine Delikatesse, kennen die wenigsten. Bold, wissen Sie, ich komme immer mehr von der Weihnachtsgans weg. Ja. Warum eigentlich muss es immer eine Gans sein? Die wollen ja auch leben, die Gänse. Ja, aber eine Weihnachtsgans ist halt eine Weihnachtsgans. Jetzt tauschen wir das doch einmal, Herr Bold. Keine Weihnachtsgänse mehr, sondern heuer einmal Weihnachtshasen und zu Ostern meinetwegen dann Ostergänse. Man kann ja nicht der Schwester Gans zumuten, dass sie immer nur zu Weihnachten gefressen wird. Die will ja auch einmal ins Frühjahr auch einmal hineinkommen. Nein, da bin ich konträr, ja? Anderer. Schauen Sie sich einmal Gans an. Schauen Sie einer Gans ins Gesicht. Die Gans weiß, Weihnachten ist der Termin. Das hat die im Blick. Nein. Das sage ich Ihnen. Die schaut Ihnen doch im Sommer ganz anders an.